Lysistrate, vierte Szene. Die beiden Chöre. Lysistrate, Myrine und andere Frauen. Dann Kinesias. Lysistrate, heraus, heraus, ihr Frauen, kommt geschwind zu mir. Eine Frau. Was gibt's? Sag an, was schreist du so? Lysistrate, ein Mann, da kommt ein Mann wie toll gerannt, von Aphrodites wilder Brunst ergriffen. O Herren von Kythere, Kypros, Paphos, geh nun grad aus den eingeschlagenen Weg. Frau, wer kommt, wo ist er? Lysistrate, dort, bei Chloes Tempel. Frau, bei Zeus, dort ist er ja. Wer ist's wohl auch? Lysistrate, seht hin, erkennt ihn eine. Myrine, ach, jawohl, das ist mein Männchen, ja, Kinesias. Lysistrate, so, nun, dann rast und dreh ihn nur am Spieß, betör ihn, neck ihn, lieb ihn nicht, tu alles, was der Humpenschwur gestattet. Myrine, lass mich nur machen. Lysistrate, halt, ich bleibe hier und helfe zu dem Schabernack, ich heiz ihm tüchtig ein vor allem. Geht indes. Die Frauen treten zurück. Kinesias, mit einem Sklaven, der ein Kind trägt, tritt auf. Ich, Armster, welch ein Zucken, welch ein Spannen und Ziehen, als läg ich auf der Folterbank. Lysistrate, halt, wer da, innerhalb der Posten? Kinesias, ich, Lysistrate, ein Mann? Kinesias, ein Mann, ach ja, Lysistrate, marsch, packe dich. Kinesias, wer bist du, Weib, die mich verjagt? Lysistrate, die Wache. Kinesias, ei schön, so ruf mir doch die Myrine. Lysistrate, die Myrine? Ei sie, wer bist denn du? Kinesias, ihr Mann, Kinesias, der stand zunide. Lysistrate, willkommen, Bester, denn nicht unberühmt ist hier dein Name, er wird hier oft genannt, denn stündlich führt dich deine Frau im Munde, isst sie einen Apfel, ruft sie immer, ach, hätt ich mein Kinesias. Kinesias, wirklich? Oh, Lysistrate, bei Aphrodite, ja, wenn auf die Männer die Rede kommt, gleich rühmt sich deine Frau, Kinesias sei ein Mann, die andern Lumpen. Kinesias, so geh nun, ruf sie. Lysistrate, gut, was krieg ich denn? Kinesias, ich will dich gleich, wenn du's verlangst. Dies ist mein alles, was ich habe, biet ich dir. Lysistrate, ich geh hinab und ruf sie dir ab. Kinesias, nur schnell, ich habe keine Freud am Leben mehr, seitdem sie fort ist aus dem Haus. Ich seufze, so oft ich heimkomm, öde dünkt mich alles leer ausgestorben, und die besten Bissen, sie munden mir nicht mehr. Ich leide Brunst. Myrine, von innen. Ich lieb ihn, aber meine Liebe verschmäht er. Ruf mich nicht zu dem hinaus. Kinesias. Myrinchen, süßes Kind! Was denkst du doch? Komm doch herab. Myrine, wie oben. Zu ihm? Ums Leben nicht. Kinesias, wenn ich dir rufe, Schätzchen, kommst du nicht? Myrine, du rufst mich und du willst doch nichts von mir. Kinesias, ich nichts von dir und bin fast aufgerieben. Myrine, ich will nicht. Kinesias, ach, so hör doch auf dein Kind, komm her, mein Söhnchen, rufe die Mama. Das Bübchen, Mama, Mama, Mama. Kinesias, wie wird dir, dauert dich das Bübchen nicht, 6 Tag schon ungewaschen, ungesäugt? Myrine, mich dauert's, ja, sein Vater aber schiert sich nicht um ihn. Kinesias, komm, Böse, nimm dein Kind. Myrine, o Mutterherz, wie schlägt's, ich muss hinab, tritt heraus. Kinesias, sie betrachtend, mich dünkt, sie sieht viel jünger aus als sonst. Weiß Gott, so reizend kam sie nie mir vor, und dass sie schmollt mit mir und spröde tut, das macht nun gar, dass ich vergeh vor Liebe. Myrine nimmt das Kind dem Sklaven ab. Herz allerliebstes Kind des bösen Vaters, ein Küsschen, komm, Mamaschens liebstes Kind. Kinesias, wie kannst du so mir's machen, Böse, folgst den Weibern da und marterst mich und quälst dich selber mit? Greift nach ihr. Myrine, die Hand weg, lass mir Ruh. Kinesias, du ziehst die Hand ab und zu Schanden geht daheim mein Gut und deines. Myrine, schiert mich wenig. Kinesias, so, dir ist's gleich, wenn deine Weberei herab die Hühner zerren? Myrine, mir ist's gleich. Kinesias, wie lang schon hast du Aphrodites Nachtfest nicht mitgemacht? Sag, kommst du nicht mit heim? Myrine, niemals bei Zeus, wenn ihr den Krieg nicht endigt und Frieden macht. Kinesias, nun, wenn's nicht anders ist, wir wollen's tun. Myrine, nun, wenn's nicht anders ist, dann komm ich mit, für jetzt hab ich's verschworen. Kinesias, komm, nach so langer Zeit, lieg her zu mir. Myrine, nein, und ich lieb dich doch, ich will's nicht leugnen. Kinesias, du liebst mich? Mürrchen, ei, so leg dich her. Myrine, spaßhafter Mann, vor unserm Bübchen da. Kinesias, nicht doch. Zum Sklaven, du, Manes, trag das Kind nach Haus. Manes ab. Nun sieh, jetzt ist das Kind auch weggeschafft. Komm, leg dich. Myrine, loser Schelm, wo ist denn nur ein Plätzchen? Kinesias, in der Grotte Pans, bequem. Myrine, dann komm ich ja nicht rein zur Burg zurück. Kinesias, ganz gut, du waschst dich in der Klepsydra. Myrine, und dann den Eid, Gottloser, soll ich brechen? Kinesias, die Schuld komm über mich, vergiss den Eid. Myrine, nun denn, ich hol ne Bettstatt. Kinesias, lass, es geht am Boden. Myrine, beim Apollon, nein, du darfst, wenn's auch passiert, mir nicht am Boden liegen. Ab. Kinesias, mein Weibchen liebt mich doch, das seh ich klar. Myrine bringt die Bettstatt. Sieh, leg dich nun geschwind, ich zieh mich aus. Halt, es fehlt das Dings da, die Matratze noch. Kinesias, wozu? Ich brauch das nicht. Myrine, bei Artemis, auf Gurten wär's doch garstig. Kinesias, komm, ein Küsschen. Myrine küsst ihn. Da, läuft fort. Kinesias, du, der Teufel, komm doch, komm nur schnell. Myrine bringt die Matratze. Da ist sie, leg dich jetzt, ich zieh mich aus. Noch etwas, richtig, noch kein Kissen da. Kinesias, mein Gott, ich brauch ja keines. Myrine, fortlaufend, aber ich, Kinesias, zu seinem Phallus, Zurüstungen für dich, als käm Herakles. Myrine, kommt mit dem Kissen und legt es ihm unter. Steh auf, spring auf! Kinesias, Gottlob, nun hätt ich alles! Myrine, ja, wirklich alles? Kinesias, komm, mein Goldchen, komm! Myrine, schon knüpf ich auf mein Busenband, hör aber, du hältst doch Wort, vergiss den Frieden nicht. Kinesias, ich will verdammt sein. Myrine, ach, da fehlt die Decke. Kinesias, wozu? Ich will ja nichts als dich umarmen. Myrine, das sollst du auch, gleich bin ich wieder da. Ab. Kinesias, das Weibsstück bringt mich um mit ihren Decken. Myrine, bringt einen Schafpelz. So, richt dich auf. Kinesias, es ist alles aufgerichtet. Myrine, soll ich dich salben? Kinesias, beim Apoll, mich nicht. Myrine, bei Aphrodite, komm und sträub dich nicht. Läuft fort und bringt dann einen Salbentopf. Kinesias, großmächt'ger Zeus, lass sie den Topf verschütten. Myrine, komm, gib die Hand, da nimm und salbe dich. Kinesias, die Salbe duftet nicht gar süß, sie riecht hochzeitlich nicht, und doch wär's hohe Zeit. Myrine, wie dumm auch, bring ich da die Rhodos-Salbe. Kinesias, schon gut, du Schalk, so lass doch. Myrine, sei kein Närrchen. Ab. Kinesias, der Henker holt den ersten Salbenkoch. Myrine, kommt mit einer anderen Salbenbüchse. Da, nimm die Dos. Kinesias, ich hab dir andere Dosen. Komm, leg dich, Hexchen, schlepp doch nun nichts mehr herbei. Myrine, bei Artemis, ich folg und binde die Schuh auf. Aber Geld, mein liebes Männchen, du stimmst doch für den Frieden? Macht sich los und flieht. Kinesias, ganz gewiss, vernichtet, umgebracht hat mich das Weib. O ich Armer, was tu ich, wo find ich ein Weib, da die schönste von allen so schnöd mich geforbt. Wer erbarmt sich nun deiner, du Waisenkind? Komm, Fuchshund, und schaff mir für Geld eine Amme dem Jungen. Chor der Männer. O, wie jammerst du mich, unglücklicher Mann, so entsetzlich geprellt und im Herzen gebeugt. Ach, ach, ich vergehe vor Mitleid. Wie sollen's ertragen die Nieren im Leib? Wie ein männliches Herz und ein männlicher Sack, wie ertragen's die Lenden? Wie trägt es der Schweif, der begehrlich sich bäumt und am Morgen vergeblich sich umsieht? Kinesias, o entsetzlicher Krampf, der den Leib mir durchzuckt. Chor der Männer, nein, dass sie dir das, du Verehrter, getan, das abscheuliche, garstige, teuflische Weib. Kinesias, o Apollon, das süßeste, göttliche Weib. Chor der Männer, die süßeste, wie? Das verruchteste Weib, Zeus, mächtiger Zeus, o ergreife sie, schleudre, wie stäubende Spreu, sie mit Sturmes Gewalt und mit Donner und Blitz zu den Wolken und dreh sie im Wirbel herum, dann aber lass hoch aus den Lüften herab, sie sinken und fallen zur Erde zurück und in jähem Sturz an dem Pfahle des Mannes sich spießen.